B-Side. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio B-Side hier im Bürgerfunk. Mein Name ist Martin Herzog. Ich bin Petra Kalbuch und wir wünschen euch einen schönen guten Abend. Radio B-Side spielt Musik, die sonst keiner spielt. Wir sind zuständig für die B-Seiten des Musikgeschehens und wir haben uns zur Aufgabe gesetzt, die Exoten euch näher zu bringen. Unter anderem heute unsere Meisterband oder die, die wir am liebsten spielen, die Masters of Reality haben wir heute. Und ich habe Musik mitgebracht, die ich letztens noch gehört habe in der Turbinenhalle im Mai beim New Waves Festival. Musik von Peter Hook, von den Chameleons und von Gang of Four. Ja, und ich habe noch dabei die, wie heißen sie? Dirty Three aus Australien. Brand Bjork habe ich dabei. Vielleicht ein bisschen bekannter, Jethro Tull, aber wir starten, wie bereits angekündigt, mit Masters of Reality, dieselbe Band, die unser Intro geschrieben hat. Und das Stück, was ich spiele, ist schon ein bisschen älter, von der vorletzten CD, die sie rausgebracht haben, 2001. Die CD heißt Deep in the Hole und das Stück heißt genauso Deep in the Hole, das Titelstück von Masters of Reality. Deep in the hole. la la la. Herrlich. Die Meister, Masters of Reality, von ihrem Album Deep in the Hole war das das Titelstück. Und auch das Cover ist schon eine Sensation. In ihrer Einfachheit kaum zu überbieten. Eine grüne Gitarre. Einige Saiten sind defekt. Diese Gitarre hat nur noch 4 Saiten. Und von innen drin, also quasi in der Gitarre, guckt ein ängstliches Auge dem Betrachter entgegen. Ne? Mhm. Deep in the Hole. Also das Loch ist quasi das Loch der Gitarre. Ne? Das Loch zur Außenwelt. Ja, 20 Jahre ist das alt und immer noch total hörenswert. Und ich glaube, ich bin auf den Geschmack gekommen und spiele da gleich noch mehr von dieser CD, Masters ja. of Reality. Lange haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Das letzte Album ist auch schon, ich glaube, über 10 Jahre alt. Pine Cross Dover, ein Doppelalbum war das. Sehr, sehr, Wobei, mir hat es gar nicht mehr so gut gefallen, muss ich sagen. Ich finde diese auch besser. Mhm. Dieses Pine Cross Dover, da sind ein paar Sachen sehr eingängig. Ich finde das erste Stück finde ich total klasse. Und finde ich, gibt's bessere. Und die hier gehört richtig. Wirklich zu den ganz großen Deep in the Hole. Ne? Jo, weiter geht's mit, wie gerade schon angekündigt, Musik von Bands, die auf dem New Waves Festival am 18. Mai in der Turbinenhalle aufgetreten sind. Das gab es, dieses Festival, glaube ich, schon zum 3. Mal an dieser Stelle. Und der Name sagt eigentlich schon, worum es da geht. Es sind Bands da vertreten in der Masse, die so im Zuge des Post-Punk, New Wave, Dark Wave, so ungefähr, sich gegründet haben. Also die ersten so nach dem Punk so 76, 77. Dann kamen vielleicht auch ein paar Jüngere dazu. Und das Festival begann, glaube ich, schon mittags um 2 oder 3 Uhr. Konnte ich noch nicht gucken, weil letzter Fußball-Bundesliga-Spieltag. Und es bestand eine theoretische Chance darauf, dass, hat nicht funktioniert. Und danach bin ich dann im Reinen mit mir selber zu dieser Veranstaltung gegangen. Und die erste Band, die ich dann da gesehen und gehört habe, waren die Chameleons. Die habe ich hier im Laufe der Jahre schon öfter gespielt. Und ich habe was mitgebracht, was sie leider nicht gespielt haben, weil sie haben viele Sachen gespielt, die ich überhaupt nicht kannte. Nicht wirklich aus den bekannten, vielleicht auch eher aus den neueren Alben. Unterm Strich muss ich sagen, war okay, aber ich hatte keinen großen Wiedererkennungseffekt. Deswegen kommt jetzt was, was sie nicht gespielt haben. Und was aus ihrem, sagen wir mal, kommerziell erfolgreichsten Album stammt, das heißt Script of the Rich aus dem Jahr 1983 und daraus habe ich ausgewählt das Stück Up the Down Escalator von den Chameleons oder wie sie sich heutzutage nennen, Chameleons Vox. Das waren sie, die Chameleons aus dem Album Script of the Bridge, 1983, auch schon irgendwie 36 Jahre alt. Das Stück hieß Up the Down Escalator, kam leider nicht dran beim Festival, Grund genug, deshalb es hier zu spielen. Und nachdem Martin seinen nächsten Beitrag hier angesagt und abgespielt hat, geht's dann weiter in der Setlist des New Wave Festival. Ja, ich muss mich ein bisschen entschuldigen. Eigentlich hatte ich ganz viel Brand Björk auf meinem USB-Stick drauf, die aktuellen Sachen von ihm, aber der USB-Stick wurde mir von einem großen Computerkonzern zerschossen. Nein, ich war schuld. Es war Windows 7 und da darf man das nicht einfach rausziehen. Habe ich jetzt auch gelernt. Deshalb gibt es jetzt noch ein bisschen Musik von mir von der CD. Und ich hatte eben gesagt, Masters of Reality kann man eigentlich immer spielen. Und von der bereits erwähnten Platte Deep in the Hole spiele ich noch ein anderes Stück, an das ich mich erinnere, selbst an den Titel, was wirklich gut ist, obwohl ich da schon lange nicht mehr reingehört habe. Das Stück heißt Scatagoria. Si, si. Was immer das heißen mag. Scatagoria von Masters of Reality. Das klingt wie ein Schurke in so einem Spaghetti-Western, Scatagoria. Ja, also die haben einige merkwürdige Titel, aber was immer das heißen mag. Oh, die Musik ist gut. Ja. Ja, wir haben es eben gelernt. Der Held eines Spaghetti-Westerns, Scattergoria, war einfach nur eine Fantasie des B-Side-Teams, weil wir sonst nicht wussten, was dieses Stück von den Masters of Reality uns sagen soll. Aber der Sound war wie immer ungewohnt gut. Ja. Ja, das war jetzt zweimal Masters of Reality und ich mache wie angekündigt weiter mit der nächsten Band, chronologisch gesehen, die beim New Waves Festival am 18. Mai in der Turbinenhalle aufgetreten ist. Und zwar war das Gang of Four. Ich muss sagen, da ich zwischendurch relativ lange am Dönerstand war, habe ich große Teile des Konzerts leider verpasst. Aber drangekommen und gehört habe ich das, was gleich kommt. Gang of Four, muss man sagen, gibt's auch schon relativ lange, seit über 40 Jahren, seit 1966. Und die haben es doch geschafft, relativ im Vergleich zu manch anderem doch eine schöne eigene musikalische Note zu entwickeln. Basslastig, ein bisschen funky zum Teil auch. Und von den Gang of Four sind allerdings im Jahr 2090 tatsächlich nur noch einer übergeblieben, also quasi Gang of One. Ein Mitglied aus der Originalbesetzung, Gitarrist Andy Gill, ist noch mit dabei und um ihn herum, sagen wir mal, die Enkelgeneration, mehrere junge Leute, die zusammen mit dem Andy aber einen ganz authentischen Sound auf die Bühne gebracht haben und sich im Gegensatz vielleicht zu einem älteren Herrn jenseits der 60 doch noch entsprechend jung und fit bewegt haben. Also ich fand das, die 20 Minuten, die ich von dem Konzert gesehen habe, sehr, sehr lebhaft und hat mir gut gefallen und habe mich ein bisschen geärgert wegen dem Döner, der brauchte so lange. Naja, auf jeden Fall Gang of Four mit einem Mitglied aus der Originalbesetzung und einer ihrer Hits, To Hell with Poverty. Man muss dazu sagen, was interessant ist an dieser Neubesetzung, Nachbesetzung, wenn man sich die alten Live-Aufnahmen anhört von denen und die vergleicht mit den neuen Live-Aufnahmen, dann klingen die heute eigentlich besser. Die klingen fast besser, ne? Und das ist eigentlich für eine Band schon sehr ungewöhnlich, die so eine Geschichte durchgemacht hat. Meistens werden sie ja dann, wenn die Alten durch Junge ersetzt werden, ja, dann machen die es nur noch für Geld. Aber irgendwie, das scheint bei denen also gar nicht zu sein. Den Eindruck hatte ich auch, dass das ein Eigenleben hat und nicht einfach nur Platz genommen und da weitergemacht, wo die auch die neueren Stücke von denen, die sie mit der neuen Besetzung komponiert haben, sind wirklich auf der Höhe. Also das ist wirklich schon erstaunlich. Und wenn ich es richtig recherchiert habe, soll dieses Jahr auch ein neues Album noch rauskommen. Also die machen weiter nicht wie eine Retro- oder Coverband, sondern wie eine richtige Gang of Four mit einem ihrer Hits von damals, fast 40 Jahre alt, 38 Jahre alt, To Hell with Poverty, zur Hölle mit der Armut. Thank you. Ja, da waren sie. Aus dem Jahr 1981 oder 82, so genau konnte ich es nicht rausfinden. Lange, lange her. Gang of Four mit einem ihrer, ja, Hits könnte man schon fast sagen, To Hell with Poverty. Funky Musik gepaart mit beißender Sozialkritik. Das wirkt auch heute noch, weil die Sozialkritik ist nicht nur in England oder Großbritannien, aber auch da so aktuell wie vor 40 Jahren unter Thatcher. Ja, ganz viel Sozialkritik kommt auch von der nächsten Band. Sozialkritik an Amerika. System of a Down, eine Band aus dem vorderen Orient, ausgewandert in die USA, dort natürlich auch erst groß geworden. Und die haben im Jahr 2001 ein Album rausgebracht, das da heißt Steal This Album. Und das ist ganz witzig, weil nämlich in dieser Zeit fing das so richtig an mit dem CD-Brennen. Die Brenner waren billig und in fast jedem PC war mittlerweile einer drin, sodass also die Plattenindustrie und vor allen Dingen auch die Bands riesengroße Einbuße hatten, weil nämlich kopiert wurde auf Teufel komm raus. Und dieses Album, Steals This Album, ist von vornherein so aufgemacht, dass es einfach zu kopieren ist, weil es ist nämlich schwarz-weiß und da steht einfach nur mit dem Edding vorne drauf, Steals This Album. Das sieht auch schon in dem Original, was ich hier in den Händen halte, sieht das wie selbstgebrannt aus, ist es aber gar nicht. Und wenn man dann das aufklappt, dann hat man da innen drin so quasi die Anmutung eines Rohlings. Und ja, das ist System of a Down. Und das Stück ist auch sehr sozialkritisch. Da geht es nämlich um den amerikanischen Traum, der aus Sicht von System of a Down gar nicht so erstrebenswert ist. Und so heißt das Stück denn auch ADD und das steht für American Dream Denial. Und die Plattenfirma hat eine umgedrehte amerikanische Flagge als Label. Also früher hat man die Kreuze umgedreht, mittlerweile sind die Sterne unten. Ne? Und ja, das Ganze ist System of a Down und relativ harte Musik. Aber man kann sich das anhören. Das ist sehr, sehr laut und aggressiv, aber ich finde es schön. Dem Thema angemessen. American Dream Denial von System of a Down. Ja. Ich hoffe, ich mache jetzt die richtige CD an. Ja. Ich auch. Ja, damals regierte in den USA ein Präsident, mit dem man nicht so glücklich war, George W. Bush. Und wenn man das jetzt in der historischen Perspektive sieht, war er doch ein guter. War gar nicht so schlimm. Nein, ne? Mhm. Nein, es geht noch schlimmer. Ich habe letztens was ADD. Englischen Schriftsteller Ian McEwan, einer der ganz bekannten Romanciers in England gelesen, der sagte, dass die ja mittlerweile zurückgetretene Premierministerin Theresa May ihn doch dazu bewogen hat zu glauben, dass Maggie Thatcher gar nicht so schlimm gewesen sei. Ja. Wie? Ne? Ja. Geht in die gleiche Richtung. Ja. So, und um die Musik, um wieder die Kurve zur Musik zu kriegen, Headliner beim New Waves Festival in diesem Jahr. Hier in Oberhausen in der Turbinenhalle war Peter Hook and the Light. Das sagt vielleicht selbst dem geneigten Musikkenner nicht allzu viel. Wenn man aber weiß, dass Peter Hook der ehemalige, der Bassist der schon lange nicht mehr existierenden Band Joy Division war, dann können das doch, glaube ich, viele Leute mehr einordnen. Joy Division, eine der ganz stilbildenden, prägenden Bands des Post Punk, New Wave, wie auch immer man das gruppieren will, mit einem ganz, ganz eigenen Sound. Sie existierten nicht mehr, nachdem sich genau 39 Jahre vor diesem Festival, am 18. Mai 1980, der Sänger das Leben genommen hat. Und ja, das war das schlagartige Ende von Joy Division. 1984 tauchten einige der übrig gebliebenen Mitglieder als New Order wieder auf. Das lief dann die Hitparaden rauf und runter, Blue Monday. Und Peter Hook hat sich allerdings selbstständig gemacht, ein Begleitband namens The Light zusammengebaut. Und als Peter Hook and The Light gehen sie auf Tournee und sie spielen nur Musik von New Order und nur Musik von Joy Division. Und ich glaube, sie entscheiden von Tournee zu Tournee, ob sie überwiegend Joy Division oder New Order Musik spielen. Und bei diesem Festival natürlich angesichts des 39. Todestages von Ian Curtis. Die Ansage kam gleich am Anfang, es ist der Todestag und wir spielen heute, ich glaube, bis auf eine Ausnahme, das war Ceremony von New Order, gab es nur Musik und nur, also ich war nie der allergrößte Fan von Joy Division, aber sogar ich kannte alles. Und deswegen kommt jetzt mein persönliches Lieblingsstück von Joy Division. In der Joy Division Version bei Peter Hook muss man sich den Gesang so ein bisschen wegdenken. Das ist am Anfang nicht einfach. Deswegen kommt jetzt das Original mit der Stimme von Ian Curtis, Joy Division und Dead Souls. Ja, das war Original Joy Division aus dem Album Closer von 1980, fast 40 Jahre alt, und ich finde, es klingt nicht mal modern, es klingt eigentlich zeitlos. Natürlich immer nur für die, die es mögen. Und es waren sehr, sehr viele auf diesem Festival, die das mögen. Die trugen die Joy Division T-Shirts. Und es war schon ein bisschen so eine Joy Division Gedenkveranstaltung zum 39. Todestag von Sänger Ian Curtis. Das war Dead Souls. Und das soll es dann auch vom New Waves Festival 2019 gewesen sein. Nächstes Jahr, das wurde schon angekündigt, findet es wieder statt, auch wieder in der Turbinenhalle. Und Zugpferd wird wohl sein, die haben sie schon verpflichtet, DAF, Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Habe ich schon mal gesehen vor ein paar Jahren, hat mir gut gefallen. Und da werden wir oder ich, wie auch immer, im Laufe des Jahres sicherlich noch das ein oder andere Stück auch von spielen. Ich habe es dabei, passt heute nicht rein, vielleicht beim nächsten Mal. Ja, der Zeitpunkt ist gekommen, an dem wir unsere Adressen durchgeben. Falls ihr Lob, Tadel, Kritik äußern wollt, falls ihr einen Musikwunsch habt oder vielleicht auch mal als Studiogäste eingeladen werden wollt, weil ihr eine Band seid oder weil ihr einfach aus eurem Plattenschrank Dinge mitbringt, die ihr vielleicht unbedingt mal im Radio hören wollt, dann könnt ihr uns schreiben. Das Ganze geht an das B-Side-Team. Und ihr könnt zum Beispiel eine E-Mail schreiben an die Petra. Meine E-Mail-Adresse ist p.buch@freenet.de. Meine E-Mail-Adresse ist herzog-martin@arcor.de. Und es ist auch die Möglichkeit, weil es nämlich auch datensicher ist, ihr schreibt einfach eine Postkarte und klebt eine Briefmarke drauf an die Radiowerkstatt im Bert-Brecht-Haus auf der Langemarktstraße in 46045 Oberhausen. Ja. Und das Ganze kommt dann an und wir laden euch auf jeden Fall ein, falls ihr es wollt. Ja, wir sind fast schon auf der Zielgeraden. Wir haben jetzt 42 Minuten Sendezeit verbraucht. Haben wir denn die richtige CD hier drin? Ja, haben wir. Okay. Die Nummer 4 wird gleich gespielt. Und zwar möchte ich an dieser Stelle Werbung machen für unsere andere Sendung, die da heißt Biprock. Rock im Pott und das B-Side-Team. Die beiden Bürgerfunkgruppen haben sich da so ein bisschen zusammengetan, zumindest in Teilen. Und alle drei Monate produzieren wir Sendungen gemeinsam. Falls unsere Homepage wieder funktioniert, könnt ihr auch erfahren, wann. Bis dahin müsst ihr zufrieden sein mit der Titelmusik von Biprock. Das ist nämlich auch ein sehr, sehr schönes Stück, was man gar nicht oft genug spielen kann. Von Brand Björk and the Bros. Von der Platte Sumera Soul, wahrscheinlich aus dem Jahr 2001, weil bis jetzt alles, was ich gespielt habe, aus dem Jahr 2001 war. Nein, stimmt aber gar nicht, steht gar nichts drauf. Aber könnte durchaus sein. Also 1999 hat er angefangen, das ist die zweite oder dritte, also ist möglich. Weiß ich nicht genau, steht nicht drauf. Oblivion heißt auf jeden Fall das Stück und es ist eine sehr schöne Titelmusik und hier hört ihr sie ganz. Oblivion von Brand Björk. Clouds. Björk von der Platte Somera Soul neben seinem Erstling Yala Mantala. Die beste Platte, die er je rausgebracht hat. Richtig, richtig gutes Album. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, Somera Soul, meine absolute Kaufempfehlung. Oblivion war es. Und falls gleich noch Zeit ist, spiele ich noch ein zweites Stück von dieser großen Scheibe. Wenn nicht beim nächsten Mal wahrscheinlich. Jetzt kommt nichts mehr vom New Waves Festival aus der Turbinenhalle in Oberhausen. Genug Werbung gemacht für dieses Jahr. Jetzt kommt was von Nina Hagen, beziehungsweise von der Nina Hagen Band. Und warum kommt jetzt was von Nina Hagen? Weil Nina Hagen singt die Stadionhymne vom FC Union Berlin. Und Union Berlin wird in der nächsten Bundesliga-Saison zum allerersten Mal überhaupt in der Bundesliga spielen. Sie sind aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und ich habe zwar nicht die Nina Hagen Stadionhymne dabei, aber was aus ihrem ersten Album, was sie als Nina Hagen Band zusammen mit dem, was später Spliff geworden ist, veröffentlicht hat, ein ausgezeichnetes Album, mittlerweile 41 Jahre alt, Nina Hagen Band, und daraus kommt das Stück Naturträne, Nina Hagen, wie sie leibt und lebt. Wir sind oben, ne? Ja. Nummer 13 ist richtig. Da ist sie. Fenster präsentiert Spatzenwolken, Himmel flattern, Wind bläst, meine Nase friert und per Auspuff Rohre knattern. Ach, da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Seh ich auf die Straße runter, fällt mir mein Bekannter ein. Prompt wird mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Vögel flattern sehen und fliegt mein Blick dann himmelwärts. Tut auch die Seele weh, wie schön Natur am Abend. Stille Stadt, verknackste Seele, Tränen rennen, das alles macht einen mächtig matt. Und ich tu einfach weiter, wenn er oh. das war's von Radio B-Side. Wir sind auf den letzten Metern, Sekunden. Gleich sind wir weg. Wir hören uns beim nächsten Mal in 5 Wochen. Und 4 Wochen wahrscheinlich. Ja. Ja, also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt das B-Side-Team Petra Kalbu und Martin Herzog. Mit dem besten Mix zum Entspannen.